und Habakkuk 1. Lord, bless this portion, we pray in Jesus' name. Amen. Herr, segne diesen Teil in Jesu Namen. Amen. Verse 5. Vers 5. Look among the nations, observe. Seht euch um unter den Nationen und schaut zu. Be astonished. Und stutzt. Wonder. Staunt. Because I am doing something in your days. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. You would not believe if you were told. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. That was God's message to the prophet. Das war Gottes Botschaft für den Propheten. To preach this message. Diese Botschaft zu predigen. Could we say tonight? Können wir heute Abend that God has this message for every generation. Sagen, dass Gott diese Botschaft für jede Generation hat? Or will there be a generation that stands before God that can say, God, you didn't do anything in our generation? Oder wird es einmal eine Generation geben, die vor Gott steht und sagt, Gott, du hast nichts in meiner Generation getan? You never did anything in our country. Du hast nichts in unserem Land getan. You never did anything in our city. Du hast nichts in unserer Stadt getan. You never did anything in our church. Du hast nie was in unserer Gemeinde getan. Let's read it again, verse 5. Lesen wir es nochmal, Vers 5. Look among the nations, observe. Schaut euch um unter den Nationen und schaut zu. Be astonished. Und stutzt. Wonder. Staunt. Because I am doing something in your days. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. You would not believe if you were told. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. Acts chapter 13. Apostelgeschichte 13. Now the message for Habakkuk's generation was this. Die Botschaft für die Generation vom Habakkuk war diese. That God was bringing the Babylonians upon Israel. Dass Gott die Babylonier über Israel hat herfallen lassen. This was an almost unbelievable message. Das war eine fast unglaubliche Botschaft. What God is bringing them? Was Gott bringt sie? God is bringing them as judgment upon Israel. Gott bringt sie als Gericht über Israel. Now if we look in Acts chapter 13. Wenn wir in Apostelgeschichte 13 schauen. I'm in 1 Corinthians. That doesn't help. Okay. Acts chapter 13. Apostelgeschichte 13. We see Paul the apostle preaching. Sehen wir, wie Paulus der Apostel predigt. To the Galatian cities. Den Städten in Galatien. And he is preaching and then he gives this warning in verse 40. Und er predigt und in Vers 40 gibt er eine Warnung. Let's start at verse 38. Beginnen wir bei 38. Therefore, let it be known to you, brethren, that through him forgiveness of sins is proclaimed to you. So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. And through him everyone who believes is freed from all things. Und von allem wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. From which you could not be freed through the law of Moses. Von dem konntet ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden. Now here's the warning. Jetzt kommt die Warnung. Therefore take heed. Seht nun zu. So that the thing spoken of in the prophets may not come upon you. Dass nicht eintreffe, was in den Propheten gesagt ist. Behold, you scoffers, and marvel and perish. Seht, ihr Verächter, und wundert euch und verschwindet. For I am accomplishing a work in your days. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. A work which you will never believe, though someone should describe it to you. Ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. The same verse applied to another generation. Derselbe Vers auf eine andere Generation angewandt, auf eine andere Art. In light of the gospel. Im Lichte des Evangeliums. Now, if we turn to 1 Corinthians 12, wenn wir jetzt zu 1. Korinther 12 gehen, we find the great chapter of the body of Christ. Sehen wir das großartige Kapitel des Leibes Christi. And speaking of the body of Christ, es steht da vom Leib Christi. Paul says in verse 18. In Vers 18. But now God has placed the members, each one of them, in the body, just as he desired. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. If they were all one member, where would the body be? Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? But now there are many members, but one body. Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Or again the hand to the feet, I have no need of you. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. On the contrary, it is much truer that the members of the body which seem to be weaker are necessary. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. How many people here have ever cut off their little toe? Wie viele hier haben schon mal ihren kleinen Zehen abgeschnitten? You've banged it so many times on the foot of the bed. Ihr habt euch so oft gestoßen am Bettstuhl. You just said, forget it, I'm going to the doctor's and get rid of the thing. Jetzt reicht's mich. Geh zum Arzt und lass mir das abschneiden. Look, Doc, just snip them both off, you know? Schau, nimm sie gleich beide weg. I don't need them. They hurt me all the time. Ich brauche sie nicht, die tun mir immer weh. Like nobody would think that. Niemand würde so denken. Nobody would think, you know, my ears are a little big. Let's just take a little bit off the top. Niemand würde sagen, meine Ohren sind so groß. Nimm mir da ein Stückel weg. Right? Nobody. Maybe somebody. I don't know. Vielleicht schon jemand, aber. Okay. Verse 23. 23. And those members of the body which we deem less honorable, und die uns die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, on these we bestow more abundant honor, die umgeben wir mit reichlicherer Ehre, and our less presentable members become much more presentable, und unsere nicht anständigen haben größere Wohlanständigkeit. Now I visited this man who had a car accident and was paralyzed from his chest down. Ich habe mal einen Mann besucht, der gelähmt war nach einem Autounfall von da nach unten. And they disconnected his thigh bone to his hip bone. Sie haben seinen Hüftknochen von dem Oberschenkelknochen getrennt. So his legs were just there. Also die Beine waren einfach nur dort. And as he was moving around, you could see him dragging his legs around. Und wenn er sich bewegt hat, hat er die Beine hinter sich hergeschliffen. And schleift. I very kindly asked him. Und ich habe ihn sehr freundlich gefragt. I said, is it difficult to move around with your legs like that? Ist es schwer, so mit deinen Beinen dich zu bewegen? I don't mean to offend you in any way, but did you ever think of having them amputated? Also ich möchte dich nicht beleidigen, aber hast du schon mal dran gedacht, sie amputieren zu lassen? He said, yeah, I've thought of that. Er sagte, ja, habe ich schon dran gedacht. He said, but there's just one thing. Aber da ist eine Sache. These are my legs. Das sind meine Beine. And I don't want to do that. Und das will ich nicht machen. They're my legs. Das sind meine Beine. And I just don't want to depart with them. Und ich will sie nicht wegstoßen. So could you imagine, here's a man who is dragging around two legs that are lifeless. Und stellt euch vor, da ist also ein Mann, der zwei leblose Beine mit sich herumschleppt. They cannot feel. Sie können nichts fühlen. They cannot serve him. Sie können ihm nicht dienen. But they are extremely dear to him. Aber er mag sie sehr. How much more a part of my body that's alive. Wie viel mehr ein Teil meines Körpers, der lebt. And in the body of Christ, verse 24 is the verse now. Christi im Vers 24. Whereas our most presentable members have no need of it. Unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Meaning the honor. Also die Ehre. But here's the thing. But God has so composed the body. Aber jetzt kommt's. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt. Giving more abundant honor to the members which lack. Und dabei dem mangelhafteren größere Ehre gegeben. And it was just this phrase that struck me today. Und dieser Satz hat mich heute besonders berührt. God has so composed the body. Gott hat den Leib so zusammengefügt. And think of that in light of the warning from Habakkuk. Und denkt daran im Lichte der Warnung aus Habakkuk. I am doing a work in your day. Ich mache ein Werk in euren Tagen. That if it was explained to you, dass, wenn es euch erklärt werden würde, you would not believe it. Ihr würdet es nicht glauben. Be astonished, be amazed. Seid erstaunt. Be blown away. Seid absolut erstaunt. I am doing such a work today. Ich mache heute ein Werk, that you would hardly even believe it. Dass ihr kaum glauben könnt. Now on Sunday we had over 300 people here. Am Sonntag waren hier über 300 Leute. I saw seven people raise their hand to receive Christ. Ich habe gesehen, dass sieben Leute ihre Hand gehoben haben, um Jesus anzunehmen. Someone told me it was nine. Jemand sagte mir, es waren neun. And I met one of the people, and they were weeping when I came over to them. Und als ich zu einem von ihnen nachher hinkam, haben sie geweint. A real salvation. Es war eine echte Errettung. And God is doing something. Und Gott macht etwas. I am doing a work in your midst. Ich mache ein Werk in eurer Mitte. That if I told some of you, you wouldn't even believe it. Von dem ihr es nicht glauben würdet, wenn ich es einigen von euch erzählen würde. Now this verse was spoken to believers. Dieser Vers ist an Gläubige gerichtet. This verse was spoken to professing believers. Dieses Wort ist an Gläubige. Sogenannte auch. Sogenannte Gläubige. Yeah. This verse applies to us. Der bezieht sich auch auf uns. It applies to professing believers who don't believe in salvation by grace. An sogenannte Gläubige, die nicht an die Errettung durch Gnade glauben. But it can also apply to the believer. Aber es kann sich auch anwenden auf den Gläubigen, who doesn't really take the work of God in the body of Christ that serious. Der das Werk Gottes im Leib Christi nicht so ernst nimmt. And it is so serious in 1 Corinthians 3:17. Und es ist so ernsthaft in 1. Korinther 3:17. That God would warn. Dass Gott he would warn. Warnen würde. If you do damage to the body of Christ. Wenn du dem Leib schadest. To the temple of God. Dem Tempel Gottes. I will do damage to you. Werde ich dir schaden. God is doing a work. Gott macht ein Werk. And the point tonight is, und was ich sagen will heute, let us all be warned by this verse. Ist, lassen wir uns durch diesen Vers warnen. Lest, as believers, we stand before Jesus Christ. Damit wir nicht als Gläubige dann vor Christus stehen. And he tell us, und er uns sagen muss, I did a work in your day. Ich habe ein Werk in deinen Tagen gemacht. In your very midst. In deiner Mitte. And you didn't believe it was me. Und du hast nicht geglaubt, dass ich das bin. You thought it was the church. Du dachtest, es ist die Gemeinde. As an organization. Als Organisation. You thought it was religion. Du dachtest, es ist Religion. You thought it was a nice humanistic kind of a vision. Oder eine nette humanistische Vision. Something fun to be a part of. Etwas, wo man gern dran teilnimmt. Something to give some of my time to. Etwas, dem ich ein bisschen Zeit geben kann. Even some Trinkgeld, a tip sometimes. Ein bisschen Trinkgeld. And even a certain degree of devotion. Und vielleicht ein gewisses Maß an Hingabe. But there's a limit. Aber eben limitiert. And it's taken serious, but it's not really taken serious. Es wird ernst genommen, aber nicht wirklich. Do you realize what God could want to do through this church? Ist dir klar, was Gott durch diese Gemeinde tun möchte? We're having now over 300 people in service. Wenn wir jetzt über 300 Menschen im Gottesdienst haben. And in March when we split the services. Und im März, wenn wir dann die Gottesdienste aufteilen. The attendance will rise. Wir werden noch mehr kommen. When we were 120 people. Als wir 120 Leute waren. I met a pastor in Innsbruck. Habe ich einen Pastor in Innsbruck getroffen. Who was Pentecostal. Der pfingstlerisch war. And I had lunch with him. Und mit ihm habe ich Mittag gegessen. And he introduced me to his song leader. Und er hat mir seinen Gesangsleiter vorgestellt. And he says, "This is Rob Prokop." Und gesagt, das ist Rob Prokop. He says, "From Vienna." Er sagte aus Wien. And the song leader looked at me. Und der Gesangsleiter schaute mich an. And he says, "You're Rob?" Und er sagte, du bist Robert? He says, "I've heard so much about your church." Ich habe so viel über deine Gemeinde gehört. And I was just shocked. Und ich war schockiert. And I was blessed. Und gesegnet. Do you know how much the other churches are encouraged when God is working in one church? Weißt du, wie sehr andere Gemeinden ermutigt sind, wenn Gott in einer Gemeinde arbeitet? It's like we've said before. Das haben wir schon mal so ausgedrückt. We're all standing in a line like Braveheart. Wir stehen alle an der Front wie Braveheart? Yeah, like you know, against England. Gegen England. You know. And here's Braveheart. Und hier ist Braveheart. It's Jesus Christ. Das ist Jesus Christus. Against the reigning present king of the world. Gegen den gegenwärtig regierenden König der Welt. Ich hoffe, keiner ist von England hier. The evil British Empire. Das böse englische, britische Reich. And Jesus Christ, Braveheart. Und Jesus Christus, Braveheart. And each person in his army represents a church. Und jede Person in seiner Armee repräsentiert eine Gemeinde. And if you watch, you notice that when an army is facing a greater army. Und hast du schon mal beobachtet, wenn eine Armee vor einer größeren Armee steht? The smaller army, the men are looking at each other. Schaut sich die von der kleineren Armee, die Männer schauen sich gegenseitig an. You know, are we going to do this? Schaffen wir das? If I go, are you going to run? Wenn ich gehe, läufst du dann weg? Now, I don't want to be the only one attacking here. Ich will jetzt nicht der Einzige sein, der da angreift. If anybody leaves, we'll never win. Wenn einer weggeht, dann können wir nicht gewinnen. And to see someone break through some kind of barrier. Und wenn man dann sieht, dass einer eine Schranke übertritt. There are mental barriers. Es gibt mentale Schranken. Strongholds. Festungen. That the devil has projected into the minds of believers. Die der Teufel den Gläubigen eingebläut hat. And God wants to rip them down. 2 Corinthians chapter 10. Gott möchte die herunterreißen. 2. Korinther 10. Our warfare is not natural. Unser Kampf ist nicht natürlich. It's supernatural. Es ist übernatürlich. And our weapons are supernatural. Und unsere Kampfausrüstung ist übernatürlich. And we are pulling down strongholds. Und wir reißen Festungen nieder. Anything that lifts itself against the knowledge of God. Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Or we could say anything that lifts itself against the work of God. Oder auch alles, was sich gegen das Werk Gottes erhebt. What God wants to do. Was Gott machen möchte. And when we first came here, als wir zuerst hierher kamen, I was told by missionaries, wurde mir von Missionaren gesagt, that you cannot have Austrians and foreigners in the same church. Dass man nicht Österreicher und Ausländer in der gleichen Gemeinde haben kann. I was told it is impossible. Es wurde mir gesagt, das ist unmöglich. I met a pastor one time. Ich habe einmal einen Pastor getroffen. This is 17 years ago. 18 years ago. Vor 18 Jahren. And we had a Polish family. Und wir hatten eine polnische Familie. In our Bible study. In unserer Bibelrunde. Our Sunday night Bible study. Am Sonntagabend hatten wir die. It was not a church. It was just a Bible study. Es war keine Gemeinde, nur eine Bibelrunde. And I went to this pastor and I said, you know what? This family needs a church. Und ich ging zu diesem Pastor und sagte, diese Familie braucht eine Gemeinde. When do you meet? Wann trefft ihr euch? He said 10:00 in the morning. Er sagte, Sunday. 10 Uhr früh sonntags. I said, great. I'm going to send. Can you just give me the address? Ich habe gesagt, super, kannst du mir nur die Adresse geben? And as he's writing the address, he says, they're Austrians, right? Und wie er sie aufschreibt, fragt er mich, die sind Österreicher, gell? I said, no, they're Polish. Ich sagte, nein, polnisch. He stopped writing, he says, they can't come to my church. Er hört auf zu schreiben und sagt, die können nicht zu meiner Gemeinde kommen. I said, why? Ich sagte, warum? He says, because I have an Austrian church. Er sagte, ich habe eine österreichische Gemeinde. And? Und? Well, they won't like it. Na, das gefällt ihnen nicht. See, that's a satanic message implanted in the mind of a church leader. Das ist eine satanische Botschaft, die eingegraben ist in den Gedanken eines Gemeindeleiters. And then this guy named Mark Johnson, who used to live in Vienna, used to live in Treiskirchen. Und dieser Mark Johnson, der in Treiskirchen wohnte, who used to have 75 to 100 refugees in his Bible study in his home, der zu Hause bei sich 75 bis 100 Flüchtlinge hatte zur Bibelrunde. Incredible, what unglaublich, this guy was doing. Was der geleistet hat. He said to me, Rob, I want you to come to a meeting with me. Er sagte zu mir, Rob, ich möchte, dass du zu einem Treffen mitkommst. I came to the meeting, knew nothing what the meeting was about. Ich kam und ich wusste nicht, worum es geht. And it was the leaders of mission organizations. Und es waren die Leiter von Missionsorganisationen. About 10 of them. Ungefähr 10. You know what the topic was? Was war das Thema? Can you put refugees or Ausländers, better word, Ausländers in an Austrian church? Kannst du Ausländer in eine österreichische Gemeinde tun? And I'm sitting there. Und ich sitz dort. And we, you know, our church is about 30 people. Unsere Gemeinde war dann 30. with Austrians mit Österreichern und Ausländern. And then I realized why I'm sitting there. Und dann habe ich erkannt, warum ich dort bin. Because as these people are discussing why it can't happen, denn während die da diskutiert haben, warum es nicht funktionieren kann, suddenly this guy Mark says, "Excuse me, I'd like to say something." Plötzlich dieser Mark, Entschuldigung, ich würde gern was sagen. This person has done it. Diese Person, die hat's geschafft. And they all looked at me like. Und die haben mich so angeschaut. Who are you? Wer bist du? And then I realized why he had me there. Und dann wusste ich, warum er mich eingeladen hatte. He brought me there as an example, never told me. Als Beispiel, er hat mir das nicht vorher gesagt. And then they're all looking at me. Und dann schauen die mich an. And they said, "Is it true?" Und die sagen, stimmt das? I said, "Yeah, of course." Ich sag, ja, natürlich. They said, "How?" Wie, haben sie gesagt. I looked at them like they were from Mars. Ich habe die angeschaut, als wären die außerirdisch. They were looking at me like I was an alien. Sie haben mich als Außerirdischen betrachtet. And then I began to look at them like they were aliens. Und ich habe sie als Außerirdische angeschaut. I said it's very simple. Ich habe gesagt, es ist ganz einfach. Our savior was a Jew. Unser Retter war Jude. How can an Austrian church worship a Jew? Wie kann eine österreichische Gemeinde einen Juden anbeten? And not allow a foreigner in their midst? Und keinen Ausländer bei sich in der Mitte erlauben? I said if you preach the cross. Ich sagte, wenn du das Kreuz predigst. There's no problem. Gibt's kein Problem. Now this is just one example. Das war nur ein Beispiel. And we didn't listen to the voice. Wir haben der Stimme nicht zugehört. Of the atmosphere. Der Atmosphäre. Because the atmosphere is projecting these kind of lies to the churches. Denn die Atmosphäre bewirft die Gemeinde immer mit solchen Lügen. And the church doesn't know whether it's true or not in hundreds of areas. Und die Gemeinde weiß ganz oft nicht, ob es wahr ist oder nicht. When I came to this team, wie ich zu diesem Team gekommen bin, 19 years ago to visit, vor 19 Jahren zu Besuch, my wife and I, meine Frau und ich, I was told wurde mir gesagt, the assistant pastors, vom Hilfspastor, that planting a church in Vienna is impossible. Dass es unmöglich ist, eine Gemeinde in Wien aufzubauen. Impossible. Unmöglich. How do you say that in French? Impossible. Impossible. Right? They use the word impossible. Unmöglich haben sie immer gebraucht, impossible. Das Wort. Unmöglich. But God says, I'm doing a work in your time that you wouldn't believe if I told you. Aber Gott sagt, ich tue ein Werk in deiner Zeit, das du nicht glaubst, wenn ich es dir sagen würde. I'm doing a work in your time that you wouldn't believe if I smacked you in the face with it. Ich tue ein Werk in deiner Mitte, das du nicht glauben würdest, wenn ich sie ums Gesicht schlage. And then I said to them, well, why did I come here? Und dann habe ich zu ihnen gesagt, warum bin ich dann hergekommen? I'm a song leader. Ich bin ein Gesangsleiter. Song leaders lead songs in churches. Gesangsleiter leiten den Gesang in Gemeinden. Yeah, but it's not possible. Ja, aber es ist nicht möglich. Yeah, for you. Ja, für euch. Because the devil has planted some lie in your brain. Weil der Teufel euch eine Lüge eingepflanzt hat in den Gedanken. And you believed it. Und ihr habt's geglaubt. But I don't believe that. Aber ich glaube das nicht. And it's amazing how many lies. Und es ist erstaunlich, wie viele Lügen. Like for example, a church can't grow over 25. Zum Beispiel eine Gemeinde kann nicht mehr als 25 Leute wachsen. I talked to two elders from another church. Ich habe zu zwei Ältesten aus einer anderen Gemeinde gesprochen vor ein paar Jahren. And they said to me. Und sie sagten mir. You know, Rob, it's not fair. Weißt du, Rob, das ist unfair. You have over 200 people. Du hast 200 Leute und mehr. And we've got 25. Und wir haben 25. How can we compete with you? Wie können wir denn mit dir mithalten? I was like, what? Ich habe mir gedacht, was? We are competing? Wir streiten gegeneinander. And I said, do you know what? I started from zero. Weißt du, ich habe aus dem Null angefangen. I know what it's like to have nobody come to the Bible study. Ich weiß, wie es ist, wenn niemand zur Bibelrunde kommt. And I know what it's like when one person comes. Und ich weiß, wie es ist, wenn einer kommt. And then there's three. Und dann kommen drei. And then one night the most incredible thing happens, 7 people come. Und an einem Abend unglaublicherweise kommen 7. And then this most unbelievable miraculous thing, there was 11 people tonight. Und dann oh, auf wow! wundersame Weise sind dann 11. Erstaunlich. And then we hit the what's that called? The mark. Und dann haben wir das Ziel getroffen. 20 people tonight. Wow! 20 Leute. Wow. And then I said this. Und dann habe ich gesagt, I'm not leaving Vienna. Ich gehe nicht weg aus Wien. Until we have 50 people in my apartment. Bis wir 50 Leute in meiner 50. Wohnung haben. 50. And that was like Mount Everest. Und das war so der Mount Everest. I'm not leaving Vienna until I reach Mount Everest. Ich gehe nicht weg aus Wien, bis ich den Mount Everest bezwungen habe. I'm not going to visit Poland. Ich werde nicht Polen besuchen, Romania. Nicht Rumänien. I'm not going anywhere. Ich gehe nirgendwo hin. Until there's 50 people in this apartment. Bis 50 Leute in dieser Wohnung sind. And then Tom Farrington came from Maine. Und dann kam Tom Farrington aus Big Maine. Old Tom. Ein großer Mann. Who's now Pastor Tom. Der jetzt Pastor Tom ist. In Pastor Brown's church. In Pastor Brown's Gemeinde. And he came and he says, Pastor Rob, I want to go to Romania. Und er kam und sagte, Pastor Rob, ich will nach Rumänien. I said, Tom, I made a promise to the Lord that I'm not leaving Vienna until there's 50 people in this apartment. Und ich sagte, Pastor Tom, ich habe Gott versprochen, dass ich nicht aus Wien gehe, bis 50 Leute in meiner and Wohnung sind. And he looked around and went, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und er hat angefangen zu zählen. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. And I went, there's 50 people here? Und ich habe gesagt, was? Da sind 50 Leute hier? He said, there's 50 people. Er sagt, ja, 50. The next day, am nächsten Tag, we were on our way to Romania. Sind wir nach Rumänien gefahren. The next day, am nächsten Tag, when Ceausescu was there, wo Ceausescu noch got dort arrested war, and everything. Wir wurden eingesperrt und alles Mögliche. It was so cool. Das war cool. Arrested, interrogated, eingesperrt, ausgefragt. We preached in the churches. It was beautiful. Wir haben in den Gemeinden gepredigt. Fantastisch. Now this is the thing. Also jetzt kommt's. People believe that churches can't grow past 25. Die Menschen glauben, dass Gemeinden nicht mehr als 25 Leute haben können. I said our church was 25. Ich sagte, unsere Gemeinde waren mal 25. Und dann waren es 50. And then it was 60. Und dann 60. And then 100. Dann 100. And it kept growing. Ist einfach weiter gewachsen. But the devil has fed lies into the minds of people. Aber der Teufel füttert den Menschen Lügen. Who unintentionally believe them. Und sie glauben sie ohne es zu wollen. Because they think, well, this is what God is doing only. Weil sie sagen, Gott arbeitet halt nur so. But when someone says no. Aber wenn jemand sagt nein. I don't believe that. Ich glaube das nicht. We're gonna break through this. Wir werden da hindurchbrechen. We're gonna put Austrians with foreigners in the same church. Wir werden in derselben Gemeinde Österreicher und Ausländer haben. And there will be no distinction among us. Und da wird kein Unterschied sein zwischen uns. And no one will be asking, are you an Austrian, are you a Finn, are you a German? Und niemand wird fragen, bist du Österreicher, Finne, People Deutscher? People will intermarry. Sie werden untereinander heiraten. It will be incredible. Es wird wunderbar. And we will grow. Und wir werden wachsen. Past 25 people. Über 25. And we'll grow past 50 people. Und über 50. That's impossible. Das ist unmöglich. And we'll reach 100 people. Und wir werden 100 erreichen. And we'll see souls get saved. Und wir werden sehen, wie Seelen gerettet werden. We'll see Austrians lift their hands. Die Österreicher ihre Hände heben. We'll see Austrians dedicated to Christ. Österreicher ihr Leben Christus hingeben. And we'll reach 200. Und wir werden 200 erreichen. And we'll reach 300. Und 300. And we'll reach 1000. Und 1000 werden wir erreichen. And if time permits, by the grace of God. Und wenn durch die Gnade Gottes es noch Zeit gibt, we could reach 3000. Könnten wir 3000 erreichen. 5000. What kind of a message would that send? Was für eine Botschaft würde das aussenden? It would be a victory a victory blast from a trumpet. Es wäre ein Trompetenschall des Sieges. The men in the line von einer Trompete. With brave heart against the evil empire. Die Männer, die in der Front sind mit Braveheart gegen das böse Königreich. Cheer. Die würden sich anfeuern. They would say, if they can do it, we can do it. Die würden sagen, wenn die das können, können wir das auch. We've believed a lie. Wir haben eine Lüge geglaubt. I was jogging through Hietzing one day. Ich bin einmal durch Hietzing gejoggt. 5 years ago. Vor 5 Jahren. And as I was jogging, I came along a brother from another church. Und wie ich da so jogge, treffe ich einen Bruder aus einer anderen Gemeinde. From the Floridsdorf Church. Aus der Floridsdorfer Gemeinde. And I stop. I say, hey, how you doing there? Und ich halte an und sage, hey, wie geht's dir? He says, great. Er sagt, gut. He says, you know, I want to tell you something. Weißt du, ich will dir was sagen, sagt er. I said, what? Was sag ich? He says, when your church took a step of faith and got that building. Er sagte, als deine Gemeinde einen Glaubensschritt tat und dieses Gebäude gebaut hat, hat meine Gemeinde entschieden, wenn die das können, können wir das auch. And they built their own building. Und sie haben ihr eigenes Gebäude gebaut. And now I'm saying, und jetzt sage ich, if they can do it, wenn die das können, we can do it. Können wir das auch. I'm encouraged. Ich bin ermutigt. I'm not sad. Ich bin nicht traurig. I'm not asked. They built their own building. Ich sag nicht, die haben ihr eigenes Gebäude gebaut. Oh no. Oh nein. And we're still renting. Und wir mieten noch immer. No, it was like wow. Nein, es war somebody wow. Did it. Jemand hat's gemacht. Somebody got a piece of property and built a building. Jemand hat ein Grundstück genommen und ein Gebäude gebaut. And suddenly the lies of the devil clear out of your mind. Und plötzlich klärt sich deine Gedanken von den Lügen des Teufels. And the thoughts that say it can't be done. Und die Gedanken, die sagen, das geht nicht. Suddenly it has been done. Es ist ja passiert. And you know what? If we act like a team. Und wenn wir uns als Team verhalten. And this is the point tonight. Und darum geht's mir heute Abend. We will never accomplish these things. Wir werden diese Dinge nie erreichen. Which will set we don't know how many people will be set free. Und wir wissen gar nicht, wie viele befreit werden können. Pastor Al told me Pastor about Al 6 months ago. Sagte mir vor einem halben Jahr. He said Pastor Rob. Er sagte Pastor Rob. He said, "We have gone to a bilingual service like yours." Wir haben jetzt auch einen zweisprachigen Gottesdienst wie du. He says, "I hope you don't mind." Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Why should I? Warum sollte es? He said, "We just saw how effective it is." Er hat nur gesagt, wir haben einfach gesehen, wie wirkungsvoll das ist. Do you see? If one church steps forward, wenn eine Gemeinde nach vorne geht, the Kephas Gemeinde started their own school. Die Kephas Gemeinde hat ihre eigene Schule aufgebaut. Like 8 years ago, vor 10, 8 Jahren. And it's growing. Und die wächst. And they started it from nothing. Und sie haben auch mit nichts begonnen. And we're looking and saying, yeah. Und wir schauen zu und sagen, ja. It can be done. Es ist möglich. It can be done. Es ist möglich. And whatever we do here, und was auch immer wir hier tun, can release hundreds of smaller churches, kann hunderte von kleineren Gemeinden who can say, befreien, if they can do it, die sagen, wenn die das können, we can do it. Können wir das auch. You know, but some church, you know, some churches look at us and they say, aber manche Gemeinden schauen uns an und sagen, naja, okay. We've got 50, they've got 200. Wir haben 50, die haben 200. It's not much difference. Ist nicht so ein Unterschied. Wait a minute, we got 50 and they got 1,000 people coming to church. Warte mal, wir haben 50 und die haben 1,000. Do you know how encouraging that would be? Weißt du, wie ermutigend das wäre? If you're humble before God, wenn du demütig vor Gott bist. People get threatened by anything. Leute werden leicht bedroht durch Sachen. If you're not secure in God. Wenn du nicht in Gott sicher bist. But if you're secure in the Lord. Aber wenn du in Gott sicher bist. It's like, wow, what? Someone just told me this. Es ist wow, jemand hat mir neulich erzählt. They said the elders of this certain church are sending over some spies. Die Ältesten dieser Gemeinde, jener Gemeinde senden Spione. To our church. In unsere Gemeinde. Good spies. Gute Spione. Godly spies. Göttliche Spione. They said they will be coming because they've said to themselves, what are they doing over there that's so effective? Es wurde mir gesagt, die werden kommen, um zu sehen, was machen die dort, was so wirkungsvoll ist. Isn't that great? Ist das nicht toll? But it's all about us. Aber es geht um uns. Sunday was a team effort. Am Sonntag, das ist ein Team. Teamarbeit. Now would we believe the same thing apply to ourselves? Und das gleiche lässt sich auch auf uns anwenden. God has composed the body. Gott hat den Leib zusammengefügt. So am I on the worship team. Also ich bin jetzt auf dem Anbetungsteam. This is where God put me. Da hat mich Gott hingestellt. And I'm going to do this with all my heart. Und ich mache das mit ganzem Herzen. I'm not going to do this with 40%. Ich mache es nicht mit 40% or 70% oder 70% or 90% oder 90%. I'm going to do with 110%. Ich mache es mit 110%. I'm not going to be a spectator. Ich will kein Zuschauer sein. This is a work of God. Das ist ein Werk Gottes. People will look back. Die Menschen werden sich zurückschauen, werden zurückschauen generation. Aus der nächsten Generation. And they will say, und sie werden sagen, wow, wow, that was a work of God. Das war ein Werk Gottes. And someone's going to step forward. Und jemand wird hervortreten. An old person with eine a cane. Ältere Person mit Stock, Krückstock. That's right, Sonny. Das ist richtig, Kleiner. It was a work of God. Es war ein Werk Gottes. But you know the sad thing? Aber weißt du, was traurig ist? And let this be a warning to you. Und lass dich dadurch warnen. I was a part of that church. Ich war Teil dieser Gemeinde. 35 years. 35 Jahre lang. But I never saw it as a work of God. Aber ich habe es nie als Werk Gottes erkannt. I just saw it as a church. Ich habe mir gedacht, das ist einfach eine Gemeinde. Let that be a warning to you. Lass dir das eine Warnung sein. It was a work of God, but I was a spectator. Es war ein Werk Gottes und ich war ein Zuschauer. I just never gave my all. Ich habe nie alles gegeben. I just never gave my all. Ich habe nie alles gegeben. And now Pastor Rob's long gone. Und jetzt ist der Pastor Rob schon längst weg. Pastor Matt's 95 years old. Pastor Matt ist 95. Those were the that was the golden age. Das war das goldene Zeitalter. When I think back, Sonny, wenn ich mich zurückerinnere, they were the golden days.